die Zwischenwelt des Seins, denn ich will dich jetzt noch nicht verlieren. Ich bleibe hier, auch wenn du mich nicht wahrnimmst. Ich stehe zu dir, und wenn du mal allein bist, kann ich dich berühren. Kannst du es sehen? Dieses Licht, das bringt.